kurze Abhandlung über das 6. und 9. Gebot. Du sollst nicht unkeusches Treiben, du sollst nicht keusch begehren. Das Begehren deines nächsten Weib. Was verbietet uns das 6. Gebot? Du sollst nicht Unkeuschheit treiben. Frage 423. Es verbietet uns jede Tat, jeden Blick, jede Rede gegen die Keuschheit sowie die Untreue in der Ehe. Die Kirche unterscheidet eben zwei fundamentale Lebensstände, die unverheiratet sind, die zur vollkommenen Keuschheit verpflichtet sind und die verheiratet sind, die die eheliche Keuschheit bewahren müssen, in erster Linie die eheliche Treue.